Erster, so sollst du sie weihen, damit sie mir als Priester dienen können. Dafür nimm einen jungen Stier und zwei fehlerfreie Widder. Zweiter, du sollst auch ungesäuertes Brot, mit Öl gemischte Kuchen und mit Öl bestrichene Fladen nehmen. Du sollst alles aus feinem Weizenmehl zubereiten. Dritter, danach sollst du das Brot in einen Korb legen und es zusammen mit dem Stier und den beiden Widdern darbringen. Vierter, Aaron und seine Söhne sollen zum Eingang des Offenbarungszeltes kommen, wo du sie mit Wasser waschen sollst. Fünfter, danach nimm die Priesterkleider und zieh Aaron das Untergewand, das Obergewand, das Schulterkleid und die Brusttasche an. Dann binde ihm den Gürtel des Schulterkleides um. Sechster, setze ihm den Turban auf den Kopf und befestige das heilige Diadem daran. Siebter, danach nimm das Salböl, gieße es auf seinen Kopf und salbe ihn damit. Achter, danach sollen seine Söhne herantreten, und du sollst ihnen Untergewänder anziehen. Neunter, gürte sie mit einem Gürtel und setze ihnen Mützen auf, damit sie nach einer ewigen Ordnung Priester sein können. Danach sollst du Aaron und seinen Söhnen die Hände füllen. Zehnter, du sollst den Stier vor das Offenbarungszelt bringen, damit Aaron und seine Söhne ihre Hände auf den Kopf des Stieres legen. Elfter, danach schlachte den Stier vor dem Herrn am Eingang des Offenbarungszeltes. Zwölfter, nimm etwas von dem Blut des Stieres und streiche es mit dem Finger an die Hörner des Altars. Das restliche Blut aber gieße unten an den Altar. Dreizehnter, danach nimm das ganze Fett, das die Eingeweide bedeckt, das Fett an der Leber und die beiden Nieren mit ihrem Fett. Lass es auf dem Altar als Rauchopfer verbrennen. 14. Das Fleisch des Stieres, sein Fell und seinen Mageninhalt sollst du aber außerhalb des Lagers verbrennen, denn es ist ein Sündopfer. 15. Danach bringe den ersten Widder, damit Aaron und seine Söhne ihre Hände auf seinen Kopf legen. 16. Danach schlachte den Widder, nimm sein Blut und sprenge es ringsum an den Altar. 17. Den Widder aber zerlege in seine Teile, wasche seine Eingeweide und seine Beine und lege sie zu den anderen Teilen und zum Kopf. 18. Danach lass den ganzen Widder auf dem Altar als Rauchopfer verbrennen. Es ist ein Brandopfer für den Herrn, ein wohlriechender Duft, ein Feueropfer für den Herrn. 19. Danach bringe den zweiten Widder, damit Aaron und seine Söhne ihre Hände auf seinen Kopf legen. 20. Dann schlachte den Widder, nimm etwas von seinem Blut und streiche es an das rechte Ohrläppchen Aarons und seiner Söhne, an ihren rechten Daumen und an ihre rechte große Zehe. Das restliche Blut sprenge ringsum an den Altar. 21. Danach nimm etwas von dem Blut, das auf dem Altar ist, und etwas von dem Salböl. Sprenge es auf Aaron und seine Kleider sowie auf seine Söhne und deren Kleider, damit sie und ihre Kleider geheiligt werden. 22. Danach nimm von dem Widder das Fett, den Fettschwanz, das Fett, das die Eingeweide bedeckt, das Fett an der Leber, die beiden Nieren mit ihrem Fett und die rechte Keule, denn dies ist der Widder für die Priesterweihe. 23. Nimm auch einen Laibbrot, einen mit Öl gemischten Brotkuchen und einen Fladen aus dem Korb mit dem ungesäuerten Brot, der vor dem Herrn steht. 24. Gib dies alles Aaron und seinen Söhnen in die Hände, damit sie es als Schwingopfer vor dem Herrn schwingen. 25. Danach nimm es ihnen aus den Händen und lass es auf dem Altar über dem Brandopfer als Rauchopfer verbrennen. Es ist ein wohlriechender Duft für den Herrn, ein Feueropfer für den Herrn. 26. Danach nimm die Brust von dem Widder der Priesterweihe Aarons und schwinge sie als Schwingopfer vor dem Herrn. Danach gehört sie dir als Anteil. 27. Du sollst die Brust, die als Schwingopfer geschwungen wurde, und die Keule, die als Hebeopfer vom Widder der Priesterweihe Aarons und seiner Söhne genommen wurde, als heilig erklären. 28. Diese Teile sollen Aaron und seinen Söhnen gehören, denn es ist eine ewige Pflicht für die Israeliten. Es ist ein Hebeopfer, das die Israeliten von ihren Heilsopfern als Hebeopfer für den Herrn geben sollen. 29. Die heiligen Kleider Aarons sollen später an seine Söhne weitergegeben werden, damit sie darin gesalbt und ihre Hände gefüllt werden können. 30. Der Sohn, der an seiner Stelle Priester wird, soll diese Kleider 7 Tage lang tragen, wenn er in das Offenbarungszelt geht, um im Heiligtum zu dienen. 31. Du sollst den Widder der Priesterweihe nehmen und sein Fleisch an einem heiligen Ort kochen. 32. Aaron und seine Söhne sollen das Fleisch des Widders und das Brot aus dem Korb am Eingang des Offenbarungszeltes essen. 33. Sie sollen das essen, womit die Sühne vollzogen wurde, als ihre Hände gefüllt und sie geweiht wurden. Ein Fremder darf aber nicht davon essen, weil es heilig ist. 34. Wenn vom Fleisch des Weiheopfers oder vom Brot etwas bis zum Morgen übrig bleibt, sollst du das Übriggebliebene mit Feuer verbrennen. Es darf nicht gegessen werden, weil es heilig ist. 35. Du sollst mit Aaron und seinen Söhnen genauso verfahren, wie ich es dir befohlen habe. 7 Tage lang sollst du ihnen die Hände füllen. 36. Jeden Tag sollst du einen Stier als Sündopfer zur Sühne darbringen. Du sollst den Altar entsündigen, indem du Sühnehandlungen an ihm vornimmst und ihn salben, um ihn zu weihen. 37. 7 Tage lang sollst du Sühnehandlungen am Altar vornehmen, um ihn zu weihen. Dann wird der Altar sehr heilig sein, so dass jeder, der ihn berührt, heilig wird. 38. Dies sollst du regelmäßig auf dem Altar darbringen, jeden Tag 2 einjährige Lämmer als Brandopfer. 39. Das eine Lamm sollst du am Morgen darbringen und das andere Lamm am Abend. 40. Dazu sollst du feines Mehl, das mit einer bestimmten Menge Olivenöl gemischt ist, und eine bestimmte Menge Wein als Trankopfer für das eine Lamm geben. 41. Das andere Lamm sollst du am Abend darbringen. Dabei sollst du das gleiche Speisopfer und Trankopfer wie am Morgen verwenden, als wohlriechenden Duft, ein Feueropfer für den Herrn. 42. Dies ist das regelmäßige Brandopfer für alle Generationen am Eingang des Offenbarungszeltes vor dem Herrn. Dort werde ich dir erscheinen und mit dir sprechen. 43. Dort werde ich auch den Israeliten erscheinen, und der Ort wird durch meine Herrlichkeit geheiligt werden. 44. Ich werde das Offenbarungszelt und den Altar weihen. Auch Aaron und seine Söhne werde ich weihen, damit sie mir als Priester dienen können. 45. Ich werde unter den Israeliten wohnen und ihr Gott sein. 46. Dann werden sie erkennen, dass ich, der Herr, ihr Gott bin, der sie aus Ägypten geführt hat, um unter ihnen zu wohnen. Ich bin der Herr, ihr Gott.